Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 63. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Bereits in der ersten Folge dieser Sendereihe sah ich mich zu einem Nachruf veranlasst, der damals der von mir hochgeschätzten Historikerin Lydia Marinelli galt. Heute möchte ich mich an dieser Stelle von Dieter Schrage verabschieden, dessen Herz Ende vorvergangener Woche zu schlagen aufhörte und der gestern zu Grabe getragen wurde. Wie Tina Leisch es unübertrefflich formulierte, von allen Unbequemen dieser Stadt war er der liebenswürdigste und zudem einer der wichtigsten, wie ich ohne Übertreibung hinzufügen kann. Seit den Tagen der Arena-Besetzung Mitte der 70er Jahre trat Dieter als zentrale Figur in zahlreichen Auseinandersetzungen auf allen erdenklichen Ebenen vehement für die Entwicklung und dauerhafte Etablierung einer offenen Zivilgesellschaft ein. Nicht wenige der in dieser Hinsicht erzielten Errungenschaften stehen teils mittelbar, oft unmittelbar, in Zusammenhang mit seiner Person. So bereitete er im Zusammenwirken mit anderen gewissermaßen den Boden, auf dem so manches, das uns heute fast selbstverständlich erscheint, überhaupt erst denkbar wurde. Dazu zähle ich nicht zuletzt auch die Einrichtung freier Radios. Begegnungen mit ihm waren mir immer ein Gewinn. Die nächste war bereits geplant und sollte dieser Tage stattfinden, bei der Aufzeichnung seines Beitrags zu dieser Sendereihe. Er wird mir und dieser Stadt fehlen. Und noch jemand werde ich vermissen. In der Nacht nach Dieter Schrages plötzlichem Tod verstarb mein Cousin Klaus Gund. Im Gegensatz zu Lydia und Dieter war er bereits Gast in dieser Reihe gewesen. In Folge 32 ließ er uns an seinem enormen Wissen über Barock- und Renaissance-Musik teilhaben. Die Aufnahme ist im Internet unter http://no-na.net/Friedell abrufbar. Möge sie allen, die sich seiner erinnern wollen, dienlich sein. Damit möchte ich mich der heutigen Sendung zuwenden. Nach dem letzthin erfolgreich abgeschlossenen Abstecher ins antike Griechenland, von Friedell ausdrücklich als Einleitung apostrophiert und als solche wohl eine der längsten der Literaturgeschichte, dürfen wir uns nun, hinlänglich vorbereitet, ans dritte Kapitel des dritten Buches wagen. Mein Sendungsgast ist diesmal Meinhard Rauchensteiner. Drittes Kapitel, Empire. Jeder Mensch, der wirklich Bedeutendes im Leben leistet, beginnt als Revolutionär. Und doch haben Revolutionen noch niemals das Joch der Tyrannei abgeschüttelt, sie haben es bloß auf eine andere Schulter gewälzt. Shaw. Die Fanale. Längs jenem gespenstischen, bald wie durch ein zitterndes Flammenscheid spärlicher Helden, bald in völliger Dumpfheit und Dunkelheit begrabenen Riesenzuge närrischer Menschen, den wir Weltgeschichte nennen, läuft eine scharf erhellte Galerie klar ausgemeißelter, stolz profilierter Charakterfiguren, die, einsam und unbeweglich in ihren Nischen thronend, dem trüben Gewimmel unter ihnen scheinbar gänzlich fremd, dennoch die leuchtenden Fanale bilden, an denen man sich über den ganzen Massenstrom orientieren kann. Es sind die sogenannten großen Männer. Was ist ein großer Mann? Schwer zu beantwortende Frage. Und noch schwerer zu beantwortende Frage: Wie wird ein solcher Mann, von dem man paradoxerweise bloß auszusagen vermag, dass seine Definition die Undefinierbarkeit ist. Indes, schwer zu beantworten oder nicht, sie sind. Das ist ganz unleugbar. Sie waren, sie werden sein. Es gibt wenig Gewissheiten, die so gewiss sind. Und statt dem Prozess nachzugrübeln, durch den sie wurden, was sie sind, einem Prozess, der niemals ganz ergründet werden kann, weil er unterirdisch verläuft, in den dunklen Stollen der menschlichen Kollektivseele, wollen wir uns damit begnügen, sein Resultat zu konstatieren. Dieses Resultat ist klar und deutlich genug, obgleich es das Seltsamste ist. Diese Menschen waren noch gestern dasselbe wie alle anderen. Individuen, Einzelgeschöpfe, Zellen im großen Organismus des Erdengeschlechts, Einheiten in der Millionensumme. Und plötzlich sind sie eine ganze Gattung geworden, eine platonische Idee, ein neu entdecktes Element, eine neue Vokabel im Wörterbuch der Menschheit. Gestern noch gab es kein Aluminium, wusste niemand, was Aluminium sei. Heute weiß es jeder, muss jeder davon wissen und von nun an mit diesem neuen Wort oder Zeichen namens AL rechnen. Nichts ist so wirklich wie diese zwei Buchstaben AL. Durch einen ganz ähnlichen Prozess wird ein Mensch in den Augen der anderen zum Genie. Ein Individuum ist über Nacht ein Begriff geworden. Das ist ein ebenso großes Mysterium wie die Geburt oder irgendein anderes Schöpfungswunder der Natur. Der grobe Intellekt des Durchschnittsmenschen mag noch so wenig von Begriffen wie Sokrates, Luther oder Cäsar wissen. Er mag von ihnen eine noch so einseitige oder schiefe Vorstellung besitzen. Etwas weiß er doch von ihnen. Irgendein Bild von ihnen trägt er in seinem Herzen. Sie befinden sich im Schatz seiner Assoziationen so gut wie die Kennworte für seine täglichen Gebrauchsgegenstände. Weiß er denn von anderen Dingen mehr? Hat er von den Begriffen Zucker oder Licht eine ebenso präzise und richtige Kenntnis wie von den Begriffen Shakespeare oder Kant? Aber er gebraucht sie alle miteinander. Reduziert, ungenau, falsch. Und dennoch sind sie für ihn Mittel, sich in der Welt zurechtzufinden und ein wenig klüger zu werden. In dem Augenblick, wo eine Naturkraft ans Licht getreten, vom Bewusstsein der Menschen erkannt worden ist, findet sich auch ein Wort für sie, meist ein unzutreffendes, zufälliges, aber es handelt sich ja nur um Worte. Man versuche, aus dem Denkvermögen auch des einfachsten Menschen die Begriffe Elektrizität oder Bismarck zu streichen. Beides ist gleich unmöglich. Er wird mit diesen Worten beinahe geboren. Sie drängen sich ihm unwillkürlich auf die Lippen. Sie sind da, weil die realen, wahrhaften Dinge, die ihnen entsprechen, da sind. Wenn er diese Begriffe nicht hätte, so wäre er eines Bruchteils der Verständigungsmöglichkeit mit seinen Mitmenschen beraubt. Er wäre ein partieller Taubstummer. Man kann daher recht wohl die Erklärung wagen, groß ist ein Mensch in dem Augenblick, wo er ein Begriff geworden ist. Die Zeit, von der wir reden, hat die menschliche Sprache um ein solches Begriffspaar bereichert. Goethe und Napoleon, das größte Genie des Betrachtens und das größte Genie des Handelns, das die moderne Welt hervorgebracht hat. Der eine war, wie es Wieland einmal ausgedrückt hat, in der poetischen Welt dasselbe, was der andere in der politischen. Emerson rechnet sie unter seine 6 Repräsentanten des Menschengeschlechts. Goethe or the writer, Napoleon or the man of the world. Carlyle führt sie unter seine 6 Gruppen von Helden. Goethe ist der Hero as Man of Letters, Napoleon der Hero as King. Gemeinsam war ihnen, dass sie der Revolution, aus der sie hervorgewachsen waren, nicht treu geblieben sind. Napoleon durch seinen Cäsarismus, Goethe durch seinen Klassizismus, in welchen beiden Tendenzen jener Kulturkomplex beschlossen liegt, den man im weitesten Sinne als Empire bezeichnen kann. Dass sie diesen rückläufigen Weg nahmen, war aber wahrscheinlich unvermeidlich, denn wie Goethe selbst gesagt hat, die größten Menschen hängen immer mit ihrem Jahrhundert durch eine Schwachheit zusammen. Die Revolution. Wenn von der Französischen Revolution gesprochen wird, so kann man zumeist hören, ihre große historische Bedeutung habe darin bestanden, dass sie die Befreiung Frankreichs und die Befreiung Europas bewirkte, indem sie die Gesellschaft von der Herrschaft des Absolutismus, der Kirche und der privilegierten Stände erlöste. Von der Proklamation der Menschenrechte datiere die Ära der geistigen Unabhängigkeit, der bürgerlichen Selbstgesetzgebung, des ungebundenen wirtschaftlichen Wettbewerbs. So richtig es nun zweifellos ist, dass gewisse Emanzipationsbewegungen von der Pariser Revolution ausgelöst wurden, so ist doch die Ansicht, dass der Konstitutionalismus, der Liberalismus, der Sozialismus und alle ähnlichen politischen Strömungen des 19. Jahrhunderts aus dieser einen Quelle entsprungen seien, in dieser schroffen Form vorgebracht, falsch und irreführend. Die Revolution hat den entscheidenden Sieg des Bürgertums bewirkt, aber nur am Anfang. Später bewirkte sie den entscheidenden Sieg des Pöbels. Die Revolution hat den Absolutismus gestürzt, aber nicht für lange. Er kehrte am 2. Juni 1793 wieder als Diktatur des Konvents und der Kommune. Er wurde am 1. April 1794 sogar zur Diktatur eines Einzelnen, nämlich Robespierres. Nicht formell, aber de facto. Und er wurde es formell und de facto am 18. Primär durch den Staatsstreich Napoleons. Und ebenso wenig hat die Revolution die alten Formen des Geburtskönigtums, der Adelsherrschaft, des Priesterregiments endgültig zerbrochen. Diese totgesagten Mächte erlebten ihre Auferstehung zum Teil schon unter dem Ersten Kaiserreich und fast restlos unter der Restauration Ludwigs des 18. und Karls des 10. Die Gleichheit hat die Französische Revolution nicht gebracht. Sie hat nur zu einer anderen, noch viel verwerflicheren Form der Ungleichheit geführt, der kapitalistischen. Die Freiheit hat die Französische Revolution nicht gebracht. Sie übte dieselbe, engherzige, grausame und selbstsüchtige Geisteszensur wie das Ancien Regime, nur diesmal im Namen der Freiheit und mit viel drakonischeren Mitteln. Sie fragte jedermann, bist du für die Freiheit? Und wenn er nicht eine ganz unzweideutige Auskunft gab, so antwortete sie nicht mehr mit Lettre de Cachet, sondern mit der Guillotine. Niemals vorher, weder unter türkischen Sultanen und arabischen Kalifen, noch unter russischen Großfürsten und spanischen Inquisitoren, hat es eine solche Unfreiheit gegeben, wie unter der Verfassung der Freiheitsfreunde. Denn niemals vorher stand die Todesstrafe auf eine Reihe ganz passiver Eigenschaften wie Bildung, Reinlichkeit, Toleranz, Schweigsamkeit, ja auf die bloße Existenz. Von den drei Leitvokabeln Fraternité, Liberté und Egalité war die erste eine leere Opernphrase, mit der sich in der politischen Praxis nicht das Geringste anfangen lässt. Die beiden anderen sind unvereinbare Gegensätze. Denn die Gleichheit vernichtet die Freiheit und die Freiheit vernichtet die Gleichheit. Wenn alle Menschen als identisch angesehen und infolgedessen denselben Rechten, Pflichten und Lebensformen unterworfen werden, so sind sie nicht mehr frei. Und wenn alle sich ungehemmt nach ihren verschiedenen Individualitäten entfalten dürfen, so sind sie nicht mehr gleich. Gleichwohl bleibt der Französischen Revolution das große Verdienst, die Verbindung zwischen Staatsgewalt und Untertan, Regierung und Regierten sozusagen labiler gemacht zu haben. Die Vereinigung der beiden Partner, äußerlich noch dieselbe, ist durch sie viel lockerer geworden, viel leichter geneigt zu zerfallen. Es genügte seitdem oft ein geringer Anstoß, um eine allgemeine Dissoziation hervorzurufen. Die europäischen Staaten sind gleichsam ungesättigte Verbindungen geworden, von der Art gewisser Kohlenwasserstoffreihen, die eine freie Radikalhand besitzen. Diese freie Radikalhand bildet seitdem eine latente Bedrohung des Staatsgefüges, jederzeit bereit, neue Affinitäten einzugehen und dadurch den Charakter der bestehenden Bindung zu verändern oder zu zerstören. Die Nation der Extreme. Die französische Nation, sagt Goethe, ist eine Nation der Extreme. In nichts kennt sie Maß. Es ist die einzige Nation in der Welt, in deren Geschichte wir das Gemetzel der St. Bartholomäusnacht und das Fest der Vernunft finden. Die Willkür Ludwigs des 14. und die Zügellosigkeit der Sans-Culotten. Zitat Ende. Die beiden Extreme, zwischen denen die Seele Frankreichs hin und her geschleudert wird, heißen Pedanterie und Narrheit. Und beide wurzeln in ein und derselben Grundeigenschaft. Wollte man nämlich das französische Wesen auf einen kurzen und wohl auch verkürzten Ausdruck bringen, so könnte man sagen, es besteht in einem auffallenden Mangel an Sinn für Realität. Pedanterie und Narrheit sind keine Gegensätze, sondern nur verschiedene Grade desselben Verhältnisses zur Wirklichkeit. Der Pedant ist eine Art zahmer Narr und der Narr ist eine Art wild gewordener Pedant. Beiden gemeinsam ist eine einseitige, unvollständige und daher falsche Perspektive des Lebens. Sie nehmen sozusagen nur entgegengesetzte Plätze auf der Thermometerskala ein. Der Pedant befindet sich auf dem Gefrierpunkt, der Narr auf dem Siedepunkt. Man versuche einmal, den französischen Nationalcharakter in seinen wesentlichsten Lebensäußerungen vorurteilslos zu betrachten, und man wird finden, dass ein durchgehender Grundzug der Franzosen die Pedanterie ist, die sich freilich in den höchsten Schöpfungen des Volksgeistes zur bewunderungswürdigsten Beherrschung der Form erhebt. Sie haben sich eine Sprache geschaffen, die ganz vorzüglich zum Reden und Schreiben geeignet ist. Es ist eine Sprache, in der es unmöglich ist, sich schlecht auszudrücken. Man hat nur die Wahl, ein korrektes und schönes Französisch zu schreiben oder ein gänzlich unverständliches, lächerliches und absurdes, also gar kein Französisch. Sie haben die klassische Tragödie hervorgebracht, in der es unmöglich ist, unklar, unübersichtlich, verworren zu dichten. Sie besitzen eine philosophische Terminologie, in der es unmöglich ist, unlogisch und dunkel zu denken. Sie sind die Erfinder einer bis ins Kleinste zentralisierenden Verwaltung, ohne die die Revolution in ihren sämtlichen Stadien nicht denkbar gewesen wäre. Denn nur dieses System hat es ermöglicht, dass jeder, der zufällig den Haupthebel der Maschine in der Hand hatte, der unbedingte Gebieter ganz Frankreichs war, so dass ein Land von 25 Millionen Bewohnern zuerst von einer völlig untätigen und regierungsunfähigen aristokratischen Oligarchie, dann von einer Handvoll hohlköpfiger juristischer Doktrinäre, gleich darauf von einer Rotte hysterischer Banditen, dann von einem Klüngel diebischer Geldmänner und schließlich von dem Gehirn und Willen eines genialen Konquistators beherrscht wurde. Und auch in ihrer größten Zeit, unter Ludwig dem 14., als sie nicht bloß die politische, sondern auch die geistige Vormacht Europas waren, haben sie nur pedantische Schöpfungen monumentalen Stils hervorgebracht. Abgezirkelte Hofpoeme, Hofgemälde und Hofphilosophen, Methodik, Programmatik, Mathematik, System, Regel, Clarté. Das war immer die Hauptstärke des Franzosen, sehr im Gegensatz zum Deutschen, dessen Wesen das Brauende, Schweifende, Tastende, Zentrifugale ist. Aber eben dies ist der Grund seiner steten Entwicklungs- und Regenerationsfähigkeit. Der Deutsche wird nie fertig. Das ist seine Größe. Was wird nun geschehen, wenn die Pedanterie durch irgendwelche Umstände plötzlich auf die Wirklichkeit gestoßen und genötigt wird, sich mit ihr praktisch auseinanderzusetzen? Wird sie an der Realität, der Erfahrung ihr verkehrtes Weltbild korrigieren, ihre falschen Sentiments, ihre schiefen Begriffe, ihre unperspektivischen Bilder? Nein, vor die Wahl gestellt, wird sie lieber die Wirklichkeit vergewaltigen. Sie sagt sich nicht, ich habe ein falsches Thermometer. Sie ändert nur den Thermometerstand. An diesem Punkt angelangt, schlägt der harmlose Pedant in den gefährlichen Narren um. So geschah es, dass dieser herrlich schreckliche Leviathan in die Welt sprang, dieses wundervoll grauenvolle Ungetüm, das 6 Jahre lang seinen blutigen Drachenleib durch das blühendste Land Europas wälzte, mit gierigen Pranken tausende menschliche Leiber und Wohnstätten zertrümmernd. Das Auslösungsschema. Wir müssen aber doch die genauere Beantwortung der Frage versuchen, wie denn eigentlich eine solche Revolution entsteht. An sich gibt es ja kaum ein seltsameres, ja widersinnigeres Phänomen. Denn nichts ist im Menschen, auch im scheinbar aufgeklärtesten, fester verwurzelt als der Glaube an irgendwelche Autoritäten. Der Atheist hält eine Kirche für ein bloßes Clubhaus. Aber würde es ihm jemals einfallen, dort, auch wenn es nicht verboten wäre, seine Zigarre zu rauchen? Und wenn einer von uns heute im Walde plötzlich dem Kaiser Wilhelm begegnete, würde er nicht ganz unwillkürlich tief den Hut ziehen? Unsere Erfahrung, unsere Logik, unsere Bildung kann sich über eine Menge Vorurteile hinwegsetzen, aber unsere Nerven, unsere Sinne, unsere Muskeln werden dennoch an den alten Vorstellungen festhalten. Die Neuigkeit, möchte man sagen, hat sich noch nicht vom Gehirn zu den übrigen Körperteilen herumgesprochen. Und es dauert oft Generationen, bis sie sich herumspricht. Wir glauben mit unserem Verstand von einer Menge von Dingen, dass wir sie nicht glauben. Aber unser Organismus glaubt noch an sie. Und er ist allemal der Stärkere. Wenn sich dies aber schon in den sogenannten denkenden Kreisen tagtäglich beobachten lässt, um wie viel mehr muss es beim Volk, das ganz in seinen Instinkten lebt, der Fall sein. Und in Frankreich lagen die Dinge noch ganz besonders ungünstig für eine so radikale Meinungsänderung, wie sie dort plötzlich gegen Ende des Jahrhunderts eintrat. Nie ist eine Monarchie anerkannter gewesen als die französische. Nie das Recht des Herrschers, unumschränkt Millionen zu befehlen, unangezweifelter gewesen als in Frankreich. Kein römischer Imperator und ägyptischer Gottkönig, kein Perserschar und Tatankhan ist jemals von seiner absoluten Souveränität so überzeugt gewesen wie der König der Franzosen. Diese Überzeugung war jedoch kein Atavismus, keine leere Hofkonvention, kein Größenwahn, sondern wurzelte in den Überzeugungen des ganzen Volkes. Der König mochte seine Mängel, seine Leidenschaften, selbst seine Laster haben. Er mochte Fehler auf Fehler häufen. Man war dafür keineswegs blind. Aber dies hinderte niemand, in ihm gleichwohl ein höheres Wesen zu erblicken, ein exterritoriales, ja extramundanes Geschöpf jenseits der menschlichen Gesetze und Urteilsmöglichkeiten, einen strahlenden Weltkörper, dessen Bahnen nach irdischen Maßstäben zu berechnen einfach eine Torheit wäre. Der Roi Soleil glich vor allem darin der Sonne, dass seine Existenz ebenso selbstverständlich war. Seine Flecken hätten nie jemand auf den Gedanken gebracht, ihn deshalb für entbehrlich oder gar für abschaffenswert zu halten. Und der bravste aller dieser Könige, plötzlich unter begeisterter Zustimmung der Nation auf dem Schafott und jeder ein Hochverräter, der ihn anders nennt als Bürger Capet, der unbeteiligte Zuschauer wird ziemlich stark zu der Ansicht gedrängt, dass das ruhmreiche französische Volk entweder vor oder nach der Französischen Revolution irrsinnig gewesen sein muss. Entweder damals, als es einen guten, dicken Mitbürger von mäßigen Geistesgaben wie ein göttliches Wesen verehrte, oder damals, als es die reinsten, tiefsten und hochherzigsten Gefühle seiner Vorfahren vergaß und in einem Anfall von Umnachtung sich an seinem Heiligsten vergriff. Das merkwürdige völkergeschichtliche Phänomen Revolution ist uns nun keineswegs etwa dadurch besonders klar geworden, dass wir es selber mitgemacht haben. Dies scheint auf den ersten Blick befremdlich, ist aber im Grunde nur zu natürlich. Der Zeitgenosse sieht ein historisches Ereignis nie im Ganzen, immer nur in Stücken. Er empfängt den Roman in lauter willkürlich abgelieferten Lieferungen, die unregelmäßig erscheinen und nicht selten ganz ausbleiben. Dazu kommt noch, dass die Entfernung bei der Zeitvorstellung eine andere Bedeutung hat als bei der Raumvorstellung, nämlich die umgekehrte. Sie verkleinert nicht, sondern wirkt im Gegenteil wie ein Vergrößerungsglas. Hierdurch gewinnen Bewegungen, die wir aus einer gewissen Zeitdistanz betrachten, eine Deutlichkeit, die sie für die Mitlebenden nicht hatten. Sie erscheinen uns allerdings auch weit schneller, als sie in Wirklichkeit waren, aber auch dies erleichtert ihr Verständnis. Wenn wir einen Wassertropfen durchs Mikroskop beobachten, so sehen wir darin eine Menge Tierchen mit erstaunlicher Geschwindigkeit umherschießen. Tatsächlich sind diese Geschöpfe gar nicht so agil, wie es den Anschein hat. Sie bewegen sich sogar sehr langsam und träge. Aber da das Glas sie einige hundertmal vergrößert, so erscheinen auch ihre Bewegungen einige hundertmal schneller. Ähnlich verhält es sich mit der Geschichtsbetrachtung. Je weiter eine Entwicklung zurückliegt, desto geschwinder scheint sie im Zeitmikroskop, das wir stets gratis mit uns führen, sich abzurollen. Die ägyptische Geschichte zum Beispiel kommt uns keineswegs länger vor als die preußische. Wir haben den Eindruck von ein paar Herrschereien, die mit wechselndem Glück ihr Ländchen regierten. Und dennoch umfasste sie mindestens das Zehnfache. Aber eben dadurch wird sie für uns zu einer handlichen, lichtvollen, leicht überschaubaren Sache. Hierin liegt der wahre Grund, warum wir von der Vergangenheit mehr verstehen als von der Gegenwart. Nicht etwa darin, dass wir, wie oft behauptet wird, in der Lage sind, eine geistige Distanz zu ihr zu nehmen und sie daher objektiver zu beurteilen. Denn, dass sie uns seelisch ferner steht, wäre ja eher ein Grund für uns, sie nicht zu verstehen. Lieber Herr Magister Rauchensteiner, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Haben Sie persönlich einen Bezug zu Egon Friedell? Ich habe selber mal im 18. gewohnt und da geht man ganz unwillkürlich häufig an dem Haus vorbei, wo er gewohnt hat und aus dessen Fenster er sich gestürzt hat. Insofern ist das vielleicht ein persönlicher Zugang, der allerdings erst später nach eigentlich der Bekanntschaft mit seinen Schriften stattgefunden hat. Ursprünglich war es so, dass ich mir von meinen Eltern die Kulturgeschichte der Neuzeit, glaube ich, mit 18 oder was mal zu Weihnachten gewünscht habe und damals in der zweibändigen DTV-Ausgabe bekommen habe. Und die ist bis heute das Exemplar, das ich heranziehe. Und immer wieder, wenn ich was Pointiertes über eine bestimmte Epoche oder über historische Ereignisse lesen will und mich auch mit einem altmodischen Ausdruck gesagt dran ergötzen will, dann nehme ich den Friedel her und lese dann Sätze wie: Das Symbol des Biedermeiers ist der Nachtwächter. Ja, das ist einfach etwas, wo man herzlich lachen muss und was bei aller Pointiertheit und Zuspitzung dann doch einen Erkenntnisgewinn hat, frei nach dem Schema, es kann an der Formulierung alles falsch sein, sie ist dennoch wichtig und ermöglicht einem dann eine bestimmte Reflexion über diese Zeit anzustellen und man kommt dann plötzlich drauf, okay, der Nachtwächter, da sind wir jetzt bei E.T.A. Hoffmann und diesen ganzen geheimnisvollen und irgendwie für mich auch in der Nacht angesiedelten Geschichten dergleichen. Also plötzlich ist die Romantik und das Biedermeier sind durch diesen Nachtwächter ganz gut symbolisiert. Und da gibt es eben zahlreiche Stellen und bei dem, was wir jetzt eben gerade gelesen haben oder was ich eigentlich gerade gelesen habe, sind ja nicht minder zugespitzte Formulierungen, die allesamt falsch sein mögen, die aber Denkanstöße sind, wie sie in anderen Büchern vielleicht dann nicht zu finden sind. Unter anderem eine solche Verkürzung und Herausstreichung durch Verknappung ist die Charakterisierung der Nationaleigenschaften der Franzosen und Deutschen, die Sie gerade gelesen haben. Ja, das ist für mich eigentlich ganz witzig, weil wenn man sich die deutsche Geistesgeschichte und die deutsche Philosophie anschaut, dann wäre eigentlich genau das, was Friedel über die Franzosen sagt, ebenso auf die Deutschen anwendbar. Die Pedanterie, hier ein geschlossenes System zu erzeugen. Nicht? Es geht ja auch in diesen Passagen um genau jene Zeit, als Hegel seine Phänomenologie des Geistes fertig schreibt. Nicht? Genauso wie Goethe in Weimar ist, wie die französischen Truppen 1806 einmarschieren, ist 1806 Hegel in Jena und vollendet gerade die Phänomenologie des Geistes, wie er selber gemeint hat, unter dem Kanonendonner der herannahenden Franzosen. Und er schaut dann aus dem Fenster, wie Napoleon einreitet und sieht die Weltseele auf dem Pferd. Also es gibt hier ja durchaus auch einen engen Bezug zu der deutschen Geistesgeschichte, die von den Vorgängen um die Französische Revolution und dann die napoleonischen Kriege ja sehr, sehr nachhaltig beeinflusst war. Und das hat, glaube ich, eine ganz nachhaltige und lange Wirkung auf diese deutsche Geistesgeschichte gehabt, die hier wunderbar als französische für mich beschrieben ist. Ja, in der Tat. Also gerade den Begriff der Pedanterie verbindet man ja landläufig eher mit dem in Österreich üblichen Bild der Deutschen. Und auch diese Narrheit, die er dann als Gegenstück bei den Franzosen ins Treffen führt, dieses Umschlagen, der Pedant als Gefrierpunkt und der Narr als Siedepunkt. Das ist etwas, was man vielleicht auch mit einem Rückblick auf das 20. Jahrhundert ja frank und frei als deutsche und man muss es auch sagen, über weite Strecken auch österreichische Eigenschaft ansehen könnte. Friedel vertritt sehr oft sehr deutsche Standpunkte. Und gut, er hat ja viel Zeit auch in Deutschland verbracht und es ist sicherlich auch eine Gemengelage bei ihm, die, glaube ich, das, was man damals eben auch deutsch-national genannt hat, das ist bei ihm sicherlich auch erkennbar, würde ich jetzt einmal sagen. Nur nach den Geschehnissen des 20. Jahrhunderts ist man immer ein bisschen vorsichtig, jüdische Intelligenz in Österreich mit dem Deutschnationalen in Verbindung zu bringen. Aber das ist doch um die Jahrhundertwende etwas gewesen, was durchaus weit verbreitet war. Man denke nur an Hoffmannsthal, der hier bei aller Gegensätzlichkeit, die er den Preußen und den Österreichern zuordnet, und da steigen die Preußen ja nicht unbedingt wahnsinnig positiv aus, doch eine große Sehnsucht nach diesem Deutschen erkennen lässt, was vermutlich so eine kulturhistorische Nachwirkung dieses Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation ist. Vorsichtiger ist man auch geworden in Bezug auf einen zweiten Begriff, den Friedel am Beginn des Abschnitts, den Sie gerade gelesen haben, aufwirft, nämlich das Genie, der große Mann. Ja, ich glaube, es gibt ein paar Begriffe, wo wir vorsichtig geworden sind, die in diesen Themenkomplex gehören. Das Genie, der Held, ja, genauso wie die Nation. Bis vor ein paar Jahren zumindest noch war die Nation nicht unbedingt etwas, was man frank und frei auf seine Fahnen geschrieben hat. Mittlerweile sind wir da ja mit einer großartigen Renationalisierung konfrontiert in Europa, wo es wieder zum Grundbestand aller Anständigen und Aufrichtigen gehört, dass man national denkt und agiert. Aber prinzipiell gibt es diese Vorsicht. Das 19. Jahrhundert, auch das 20. hat einen Geniekult hervorgebracht, der, glaube ich, Vorsicht hier sehr, sehr gut rechtfertigt und einen Anlass gibt, da vorsichtig zu sein, ob man deswegen jetzt ins andere Extrem kippen muss und hier herausragende Begabung generell in Abrede zu stellen, ist wiederum eine andere Frage. Wir haben sicherlich aber auch Bereiche, wo das mit dem Geniekult noch immer halbwegs gut funktioniert, wenn ich hier nur beispielsweise an die Literatur selber denke. Wir haben Kunstakademien für fast alle Formen künstlerischen Ausdrucks, von der Musik über die Malerei, die Bildhauerei, den Tanz, was weiß ich. Für die Literatur, gerade in Österreich, nicht, weil angeblich Literatur nicht leer und nicht lernbar ist. Das halte ich für einen groben Unsinn. Es gibt jetzt erste Versuche, hier auch das Ganze auf einem universitären Feld zu unterrichten. Das halte ich für sehr richtig, dass es da auf der Universität für angewandte Kunst jetzt einen ersten Versuch gibt. Prinzipiell aber ist in der Literatur der Geniebegriff noch immer was, mit dem gerne agiert wird, vor allem wenn man es für sich selber in Anspruch nimmt. Ist ein interessanter Punkt, ja, weil im englischen Sprachraum und vor allem in Amerika haben ja so Writer Schools, wie es auch der Christian Ide Hinze in Österreich versucht zu etablieren, eine lange Tradition. Ja, also ich war selber bei der Schule für Dichtung in ihrer Gründungszeit aktiv und habe daher die enge Verbindung zu der Jack Kerouac School of Disembodied Poetics miterlebt. Es waren auch Lehrende aus deutschen Schreibschulen ja immer wieder dann zu Gast, wo es eigentlich überhaupt kein Problem gibt, dass man sagt, das und das kann man tatsächlich erlernen, wie ein guter Satz aussieht, das ist darstellbar, das ist objektivierbar, und wie bei jeder anderen Kunstform kommt dann natürlich Begabung, Talent und dergleichen noch hinzu. Ja, das ist aber bei der Literatur nicht anders als bei jeder anderen Form des künstlerischen Ausdrucks. Sie haben die Wiederkehr der Nationalismen erwähnt. Da stellt sich mir jetzt ein bisschen die Frage, ist das trotz der Bestrebungen der EU eigentlich genau da entgegenzuwirken oder wegen eben jener Bestrebungen? Ganz, ganz grob gesprochen kommen ein paar Aspekte hier zusammen. Wenn ich 10, 11 Jahre zurückdenke, dann war das Schlagwort das Europa der Regionen. Die Regionen waren plötzlich Bereiche, die zwar kleiner als die meisten Länder der Union waren, aber dafür grenzübergreifend, so wie das mit Kärnten, Slowenien, Friaul, Julisch, Venetien war, wie das mit Tirol war, etc. Hier gab es doch Tendenzen, die nationale Ebene, sagen wir mal, zu relativieren. Und das hat dann letztendlich aber, denke ich, nicht funktioniert, dass auch kollektiv in der eigenen Wahrnehmung wirklich fest zu verankern. Stattdessen sehen wir eine Nationalisierung, die vermutlich auch damit zu tun hat, dass zahlreiche Länder heute in der Union sind, die keine Nationen sein durften im vollen Sinn über viele Jahrzehnte hin und die jetzt sagen, bitte, jetzt sind wir hier frei und selbstbestimmt und jetzt sollen wir aber erst wieder nicht wir selbst sein können. Das ist mir nachvollziehbar. Ich glaube, dass es hier auch gegenteilige Entwicklungen gibt, etwa zu Deutschland. Deutschland hat nach 1945 einen riesen Spundus davor gehabt, eine Nation zu sein, weil Nation war der Begriff eigentlich für alles, was in die Katastrophe geführt hat. Und deswegen sehr, sehr verständlich ist hier ganz, ganz große Zurückhaltung an den Tag gelegt worden. Jetzt sind wir mit zahlreichen Ländern in der Union, die eine gegenteilige Erfahrung gemacht haben und die jetzt ihre Selbstbestimmung darin sehen, dass sie als Nation auch auftreten. Dass das zu großen Spannungen, was Minderheiten betrifft, führt, ist aber genauso eine ausgemachte Sache. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich persönlich sehr hoffe, dass diese Zeit der Renationalisierungen sich auf ein zeitlich vernünftiges Maß beschränkt und dass man dann mit selbstbewussten und selbstbestimmten vernünftigen Partnern wieder daran gehen kann, zu sagen, schauen wir, dass wir lieber mal auch was Gemeinsames auf die Beine stellen. In Österreich verlief diese Entwicklung etwas anders, nachdem eines der großen Probleme der Ersten Republik ja war, dass eigentlich niemand oder praktisch niemand an die Lebensfähigkeit dieses Staates, dieses Rumpfstaates als Erbe der zusammengebrochenen Monarchie geglaubt hat, hat man nach dem Zweiten Weltkrieg sehr bewusst versucht, ein Nationalitätsbewusstsein aufzubauen, wo auch diese ganzen 50er Jahre Erfolge mit Toni Sailer und dem Allen Wiener Staatsoper eine große Rolle gespielt hat. Könnte es sein, dass man da ein bisschen übers Ziel geschossen ist? Die Gefahr, glaube ich, ist immer die, dass die nationale Idee, wie ich vorhin eben schon bei anderen Ländern gesagt habe, eine diskriminierende Idee in Bezug auf Minderheiten ist. Österreich, und das war lange Zeit, glaube ich, durchaus auch so etwas wie eine offizielle Haltung, wäre, so war die Annahme, durch 1918 und den Zerfall der Monarchie ein Staat geworden, der nicht mehr multinational ist. Und das ist falsch. Österreich ist kleiner geworden, hat zahlreiche Gebiete verloren, wenn man so sagen will. Aber dieser multinationale Charakter, der ist ja erhalten geblieben. Das sehen wir heute in den anerkannten autochthonen Minderheiten. Das sind 6 Stück an der Zahl. Das sehen wir in den zahlreichen Minderheiten, die seither in Österreich dazugekommen sind. Dieser Kurzschluss des Nationalen mit dem Homogenen, ja, der letztlich auf das 17. Jahrhundert und auf Thomas Hobbes und seine Idee des homogenen Flächenstaates zurückgeht, diese Idee halte ich für falsch und die ist auch sicherlich falsch, was dieses Österreichtum betrifft. Und wenn häufig zu hören ist, dass ja das mit den Minderheiten Sprachen und wieso soll man jetzt da unbedingt Slowenisch und Kroatisch und was weiß ich, das Ungarisch und so weiter sprechen, wo doch ohnehin beinahe alle Deutsch reden und wir ja Deutsch reden und nicht da in Fremdsprachen reden müssen, dann kann ich nur immer sagen, ja, aber es heißt ja schon mal Deutsch. In Österreich werden nur Fremdsprachen gesprochen. Friedel zeichnet ein sehr unromantisches Bild der Französischen Revolution. Wie weit würden Sie dem beipflichten? Ich glaube, dass die Französische Revolution zwei Seiten hat. Die eine, die sicherlich eher unromantisch ist, nämlich die der realen Fakten. Und dann die Französische Revolution als geistesgeschichtliches Ereignis. Und da denke ich, könnte man mehr Emphase hineinlegen, als Friedel das tut, weil die Französische Revolution in meinen Augen der Beginn unserer Gegenwart ist, nicht mehr und nicht weniger. Friedel schreibt da eben sehr explizit, dass man solche Entwicklungen eigentlich immer ganz schwer datieren kann mit ihrem Ausgangspunkt. Es steht nur eins mit nahezu unübertrefflicher Sicherheit fest, es ist nie der Punkt, der in der Geschichte dafür angesetzt wird. Ja, das ist gewissermaßen ein beinahe schon Foucault'scher Standpunkt, wo es nicht mehr um einzelne Ereignisse, nicht um einzelne Personen, sondern letztlich um Strukturen geht, die sehr, sehr resistent sind. Das kommt ja auch bei Friedel zum Ausdruck. Resistenter als vielleicht der Wellenschlag auf der politischen Oberfläche es zunächst vermuten lässt, die aber dann doch einem Wandel unterliegen. Aber die Französische Revolution und der 14. Juli 1789 haben eine Signalwirkung und sind Symbole. Und mit diesen Symbolen arbeiten, leben, denken, ich würde sogar sagen, fühlen wir bis heute. Und das ist mindestens so unbestritten, wie dass man historische Ereignisse nicht ganz klar datieren kann. Zu der Demokratieskepsis, die kommt ja auch schon vorher zum Ausdruck, wo er sagt, Freiheit und Gleichheit schließen einander aus. Ja, das ist ja eine ganz gute Replik auch auf Hegels Phänomenologie. Da gibt es ja dieses Kapitel über die absolute Freiheit und den Schrecken, wo er letztlich diese Entwicklung der Französischen Revolution begrifflich, philosophisch beschreibt und sagt, die Gleichheit aller verunmöglicht eigentlich jede positive Handlung. Das kommt mehr oder weniger bei Friedel genauso und ist in meinen Augen auch ein bisschen eine Verarbeitung dieses Hegelschen Kapitels, das sehr wichtig ist, weil Hegel ja dann sagt, die einzige Handlung, die Gleichheit aller nicht zerstört, ist die Arbeit des Negativen. Und was ist die Arbeit des Negativen? Die Arbeit des Negativen ist die Arbeit der Guillotine. Und diese Entwicklung, die man ja in der Französischen Revolution auch sehen kann, die dann mit Demokratie im reinsten Sinn gleichzusetzen, als eine Demokratie, die darauf beruht, dass alle gleichzeitig ihren Willen ausdrücken, wie es ja in der Französischen Revolution auch probiert wurde mit dem Marsfeld, wo möglichst viele zusammenkommen sollten, um diesen kollektiven Willen, diesen Volonté générale zum Ausdruck zu bringen. Wenn man das mit Demokratie gleichsetzt, dann ist ja die Demokratieskepsis auch legitim. Aus heutiger Sicht und mit all den Erfahrungen, die wir haben und auch mit den theoretischen Vertretern der Demokratie wie Hans Kelsen, eine solche Skepsis gegenüber der Demokratie zum Ausdruck zu bringen, ist schlicht absurd. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Zu Gast war diesmal Meinhard Rauchensteiner. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 28. Juli 2011, 12 bis 13 Uhr hören.